Zum neuen Jahr Juche 106 2017 nach dem Mondkalender legten die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee die werktätigen verschiedenen Kreise und Schichten, die jugendlichen Studenten und Schüler an den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumenkörbe nieder. An den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude lag ein Blumenkorb im Namen vom obersten Führer der Partei, des Staates und der Armee Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee. Im Namen der Partei, Militär- und Marktorgane, Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, der koreanischen Volksarmee, der Einheiten der koreanischen Volkstruppen des Innern, der Organe, Betriebe, Fabriken und Schulen aller Ebenen und weiteren in der Stadt Pyongyang wurden Blumenkörbe und Sträuße niedergelegt. Die Massen verbeugten sich voller Ehrerbietigkeit vor den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il. Unzählige Bürger suchten die Bronzestatuen und Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il an verschiedenen Orten in der Hauptstadt, wie in der Kim Il-sung-Universität, im Ministerium für Volksstreitkräfte, im Ministerium für Volkssicherheit und im Kunststudio Mansude auf. Auch die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee, werktätigen jugendlichen Studenten und Schüler in der ganzen Republik besuchten die Bronzestatuen und Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il in ihren Heimatorten.